Dialoge, Seite 149. Ebenso wie ich nicht wünsche, dass das Land durch Gerüchte von außen erregt wird, wünsche ich auch nicht beunruhigende Einflüsse im Innern. Nicht einmal durch Mitteilungen aus dem Privatleben. Ereignet sich irgendein außergewöhnlicher Selbstmord, irgendein allzu fauler Geldskandal, irgendeine Übeltat eines öffentlichen Beamten, so werde ich den Zeitungen verbieten, darüber zu schreiben. Das Verschweigen solcher Dinge berücksichtigt die öffentliche Sittsamkeit mehr als der Lärm.